Die Frankfurter Band Camouflage kann man getrost als eine der ersten deutschen Synthpop-Bands bezeichnen. Und sie lebten in den 80er Jahren schon das Erfolgsmodell dieser Musik vor, wobei Depeche Mode sicher ein klarer Einfluss war. Aber sie sind irgendwie auch parallel unterwegs gewesen. Doch kommen wir wieder zu den aktuellen Bands, die bei Depeche Mode-Partys zu den Tanzflächenknüllern gehören und die nicht so fachkundigen Hören sofort mit dem Original verwechseln. Beispiel vom Sampler Question of Last, Perfidious Words mit Talking to Myself.